die Sonne aufgeht. Schau ich dann in aller Nieder, auch nur einer für mein Leben steht. Da wird sie still und wird dann leise, mein Seeland, mein Heimatland. Doch von Natur, Natur, alter Weise, wir sehen uns wieder, mein Friedenland. Wir sehen uns wieder, am Boden des Landes.